Der Schafkönig friert. Und das schon seit vielen, vielen Wochen. Was hat er von Schnee, da war es ihm eigentlich noch recht. Er hat es ganz gern gehabt, wenn Schneeflocken auf seine Krone gefallen sind und sich dort gesammelt haben. Wenn die Sonne dann noch drauf geschonen hat, da hätte man meinen, seine Krone sei voll von Diamanten, Saphir und Kristall. So wunderbar hat es glitzert. Dann hat sich der König gern mit hoch erhobenem Haupt vor seine Hütte gestellt und sich von seinen Mitschöfli bewundern lassen. Das hat der König geliebt. Aber kalte Fies, boah, das hasst er. Und die hat er jetzt. Und zwar seit er jeden Tag bis zu den Knien im Schnee steckt. Mit jedem Tag klingt es ihm weniger würdig und herrlich auszusehen. Seine Zehen klappern und seine Beine zittern. Aber das Schlimmste, seine Krone wackelt dabei ganz schrecklich. Es muss etwas passieren, das ist dem Schafkönig klar. Mitschöf, ab sofort ziehen wir uns in unsere Hütte zurück. Wir schließen es ein, bis es Frühling wird. Du, schwarzer Schaf, machst von innen der grosse Riegel zu, damit es hier gut verschlossen ist. Und jetzt legt euch an eure Platz und gebt Ruhe. Es geht recht lang, bis alle Schöfe endlich im Stall sind und einen Platz finden, wo ihnen passt. Dass der Schafkönig da in der Mitte genommen hat, ist klar. Er lässt sich laut und schwer auf den Boden fallen, rollt sich ein und schnarcht. Natürlich am lautesten von allen. Außer seinem Schnarchen hört man überhaupt nichts mehr im Stall. Oder doch? Ganz hinten liegt der Erwin und der Ranzo. Wo er recht hat, hat er recht, unser Schafkönig. Bei uns ist es gemütlich und warm. Und es hat für alle genug Futter. Jedenfalls für uns. Genau. Das ist nämlich unser Futter und unser Haus. Das teilen wir mit niemandem. Der Ranzo redet immer mit vollem Maul. Das Essen ist ihm das Allerwichtigste im Leben. Darum nennen ihn die anderen Schöfe Ranzo. Eigentlich heisst er ja Renzo. Aber eben, weil er vom Fressen nie genug bekommt und der dickste Ranze von allen hat, sagt man ihm statt Renzo, Ranzo. Das kleine schwarze Schöfli liegt in der Nähe vom Ranzo und dem Erwin. Es hört schon, dass die zwei wieder rummaulen. Aber es probiert nicht anzulösen. Es mag die beiden nicht wirklich. Ständig haben sie etwas zu meckern, zu lästern über da oder über Sally und haben immer Angst, sie könnten zu kurz gehen oder jemand anders könnte ihnen etwas wegnehmen. Auf einmal klopft es an der Tür. Alle Schöfle sind mit einmal auf den Beinen. Es gibt ein rechtes Durcheinander im Stall und alle blöken gleichzeitig los, sodass keiner mehr der andere versteht. Der Schafkönig bahnt sich einen Weg mitten durch das Chaos durch. Dazu weist er alle laut und streng zurecht. Vor der Stalltüre bleibt er stehen, dreht sich zu den anderen Schöfen um und schaut nochmal ganz bös, bis alle ruhig sind. Und dann macht er das, was er in so einem Moment immer macht. Er zieht seine Krone tief in die Stirn. Er meint eben, er sieht dann noch wichtiger aus als sonst. Dann stößt er mit seinem kräftigen Huf den Riegel vom Stall hier zurück und reißt die Türen auf. Draussen steht der Hase. Entschuldigen Sie, Majestät, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Hoppel. Ich habe Sie ganz gnädigst um ein Bett und etwas zu essen wollen, bitte. Draussen liegt viel Schnee und meine Familie. Familie? Eine Familie nennen Sie das? Das ist eine ganze Horde. Hinter dem breiten Rücken vom Schafkönig schauen die anderen Schöfe sehr, sehr vorsichtig führen. Sie wollen ja auch mitkriegen, was da draussen los ist. Und jetzt sehen Sie es auch. Hinter dem Herr Hoppel hat sich die Frau Hoppel versteckt. Und hinter ihr ganz viele kleine Hoppelhäsli. Es sind herzige kleine Häsli. Aber der Schafkönig lässt sich nicht erweichen. Immer noch schaut er streng auf den Vater Hoppel und fährt ihn an. Tut uns leid. Unsere Hütte ist schon besetzt. Adiuminant. Mit diesen Worten will er das Hüttentor zuschlagen. Aber das kleine schwarze Schöfli hebt den Huf dazwischen. Es hat sich bis zu der Tür vordrängelt, wo der Schafkönig mit dem Herrn Hoppel geschwätzt hat. Man kann sich leicht vorstellen, dass der Schafkönig jetzt noch hässiger ist als vorher. Gange weg von dieser Tür, schwarzer Schöfli. Immer musst du dich einmischen in Sachen, die dich nichts angehen. Ich bin der König. Und wenn ich das hier will zumachen, dann mache ich es zu und lass mich von niemandem stören. Und ganz bestimmt nicht von dir, du kleines, nerviges Ding. Das kleine schwarze Schöfli lässt sich aber nicht einschüchtern. Es probiert vielmehr so herzig wie möglich auszusehen und hofft, den Schofkönig so weicher zu machen und ihn umzustimmen. Es will auf gar keinen Fall zulassen, dass die Familie Hoppel muss draussen in diesem kalten Winter bleiben. Schofkönig, schau mal die armen kleinen Häsli an. Ihre Näsli sind schon ganz blau vor Kälte. Die haben doch kalt. Genauso wie du vorher, wo wir noch draussen gesehen sind. Lass sie doch bitte rein. Platz haben wir ja genug. Sie können bei mir liegen. Und fressen tun sie auch nicht viel. Das geht uns nicht an. Die Hasen sind doch selber schuld, wenn sie nicht rechtzeitig angefangen haben, für den Winter zu sammeln. Wer nicht vorsorgt, soll auch nichts zum Fressen haben im Winter. Das schwarze Schöfli merkt gleich, dass es keinen Sinn hat, mit dem Schofkönig zu reden. Dann nimmt die Häsli niemals bei sich im Stall auf. Darum lässt der Schofkönig einfach stehen und rennt, ohne lang zu überlegen, der Hasenfamilie nach. Die haben nämlich schon rechts umgekehrt gemacht und sind gegangen. Familie Hoppel, Familie Hoppel, wartet auf mich! Es ist bitterkalt draussen und der Wind zieht ganz fest. Trotzdem, das schwarze Schöfli ist fest entschlossen, nicht mehr in den Stall zurückzugehen. Zuerst muss es einen Platz für die ganze Hasenfamilie finden. Liebe Familie Hoppel, ihr dürft nicht böse sein mit unserem Schofkönig. Er ist kein Einfacher. Dafür komme ich mit und helfe euch, einen Bau und Futter zu finden. So ist es gekommen, dass die Familie Hoppel und das schwarze Schöfli nebeneinander herlaufen. Das schwarze Schöfli trottet und die Häsli hoppeln. Weil der Schnee so hoch ist, ist die Wanderung für alle sehr anstrengend. Natürlich am meisten für die kleinen Häsli mit ihren kurzen Beinchen. Immer wieder muss Mami oder der Papi Hoppel anhalten und auf eins der Kleinen warten. Die kleinen Jümerle. Mami, ich habe so kalte Füße und ich mag nicht mehr. Trag mich doch ein bisschen, mir tut alles weh. Papi, ich habe Hunger. Wann gibt es etwas zu essen? Und ich bin müde, ich will schlafen. Die Mami und der Papi Hoppel probieren, die Kleinen zu beruhigen. Und immer wieder schauen sie zum schwarzen Schöfli auf und hoffen, es findet etwas, wo sie die Nacht verbringen können. Das schwarze Schöfli schaut angestrengt und sucht und findet einfach nichts. Die Sonne geht schon langsam ab und es wird immer dunkler und noch kälter. Wenn ich nicht bald etwas finde für die arme Familie, dann überstehen sie die Nacht nicht. Es ist einfach zu kalt, um ohne Schutz draussen zu schlafen. Aber so fest, wie das Schöfli sich anstrengt, weit und breit ist keine andere Hütte. Und auch keine Höhle oder kein Erdloch, wo sich die Häsli drin vergraben könnten. Was sollen wir nun machen? Wo sollen wir schlafen? Und wo kriegen wir etwas zu essen her für die Kleinen? Mama Hoppel, beruhig dich doch. Schau, dort vorne schaut ein kleines Stück Gebüsch aus dem Schnee. Das ist besser als nichts. Dort legen wir uns an und sind ein bisschen vor dem kalten Wind geschützt. Mit dickes Fell gibt ihnen ein kleines warm. Und morgen schauen wir dann weiter. Das schwarze Schöfli nimmt die Kleinen unter seinen Pelz. Und die Mami und der Papi Hoppel drücken sich fest an die Seite vom Schöfli. Die Häsli sind so erschöpft, dass sie sofort einschlafen. Das schwarze Schöfli schaut zum Himmel auf und sucht seinen Stern. Immer wenn es Hilfe braucht, redet es mit seinem Stern am Himmelszelt. Liebe Stern, bitte, bitte lass ein Wunder geschehen. Die kleinen Häsli und ihre Mami und ihre Papi dürfen hier aussen einfach nicht verfrieren. Sie können doch nicht dafür, dass der Winter dieses Jahr so hart ist und die Schneedecke so hoch. Bitte, bitte, bitte, liebe Stern, hilf uns! In der Zwischenzeit haben die anderen Schöfe im Stall warm und schön. Alle pfüseln und man hört sie genussvoll schnächeln. Am Morgen wird der Ranzo als Erster wach. Guten Morgen miteinander. Guten. Er hat schon wieder das Maul voll und mampft glücklich vor sich an. Wir haben es doch wirklich gut hier. Findet ihr nicht auch? Schon, aber es wäre schöner, wenn wir alle zusammen wären. Es ist nicht richtig, dass wir das kleine schwarze Schaf allein gelassen haben. Es gehört doch zu uns und es fehlt, wenn es nicht da ist. Es ist der Elsa, ihre Stimme. Sie ist eine von den älteren Schafen aus der Herde und hat in ihrem Leben selber viele kleine Schöfli auf die Welt gestellt und großgezogen. Darum sagen alle zu ihrer Omi. Was Elsa sagt, gilt viel in der Herde. Man hört auf sie, weil alle wissen, dass Omi Elsa ein weises Schaf ist. Darum nicken auch jetzt viele Schöfe mit dem Kopf. Andere murmeln vor sich an und stimmen ihnen so zu. Und alle schauen zum Schafkönig über und warten gespannt, was er jetzt macht. Dem Schafkönig ist klar, dass er jetzt reagieren muss. Meine Mitschafe, es ist unsere Pflicht, das schwarze Schöfli zu suchen. Schliesslich gehört es zu uns und wir schauen füreinander. Sofort springen alle Schöfe auf. Sie versammeln sich draussen und warten darauf, welchen Posten ihnen der Schafkönig zuteilt. Erwin, du gehst voraus und suchst nach Spuren. Ihr zwei hier, ihr holt den Schlitten, der hinter dem Stall steht. Den brauchen wir, falls das schwarze Schöfli verletzt ist. Ranzo, du hilfst den beiden mit dem Schlitten. Du stossest ihn von hinten und ihr zwei ziehen von vorne. Elsa, du läufst hinten mit den Kleinen, damit denen nichts passiert. Und für alle gilt, Augen auf. Jede Spur ist wichtig. Je schneller wir das schwarze Schöfli finden, umso grösser ist die Chance, dass wir es gesund wieder heimbringen. Und jetzt los, meine Herde! So marschiert die ganze Herde los und geht das schwarze Schöfli suchen. Es ist nicht schwer, seine Spur zu finden. Im Schnee sieht man ganz deutlich, wo es mit der Hasenfamilie durchgegangen ist. Da sind sie! Da sind sie! Ich habe alle gefunden! Kommt schnell hier hin! Felicia zeigt mit ihrer rechten Pfote in die Richtung von einem dunklen Haufen. Der dunkle Haufen ist nichts anders als der runde Rücken vom schwarzen Schöfli, wo der Häsli Schutz gibt. Schnell rennen alle Schöfli dort hin. Leben sie noch? Platz, meine Schof. Lasst mich schauen. Der Schafkönig geht ganz nach ane und stupft mit seiner Schnauze schwarze Schöfli an. Aber nichts bewegt sich. Der Schafkönig stupft ein bisschen stärker, aber immer noch nicht. Auch die Häsel liegen völlig bewegungslos unter seinem stiefgefrorenen Fell. Jetzt ist dem Schafkönig nicht mehr wohl. Los, schnell, bringt den Schlitten hier an. Wir müssen sie so schnell wie möglich heim ins Warme bringen. Vielleicht können wir sie retten. Im Stall lüpfen sie zuerst alle Häsli und den schwarzen Schöfli ab dem Schlitten. Ganz langsam und vorsichtig legen sie sie in Stroh und decken sie mit ein bisschen Heu zu. Der Ranzo holt sogar von seinem Lieblingsheu, das er nicht mehr versteckt hat, dass es ihm die anderen nicht wegfressen. Er schiebt zum schwarzen Schöfli ganz fein unter den Kopf. Jetzt machen alle einen Kreis um das schwarze Schöfli und um die Hase. Keiner traut sich zu reden oder Lärme zu machen. Alle warten nur ängstlich, ob eins der Tierchen in ihrer Mitte ein Lebenszeichen von sich gibt. Oh. Schaut, sie machen die Äugle auf. Tatsächlich, die kleinen Häschen machen ganz leicht die Äugle auf und fangen an, ihre Schnuppernäschen zu bewegen. Eins versucht sogar schon aufzustehen und hoppelt langsam und ein bisschen unsicher zu seinen Eltern über. Es reibt sein Näsli an das von seiner Mami. Jetzt machen auch Mama und Papa Hoppel und das schwarze Schöfli die Augen auf. Der Papa Hoppel legt eins von seinen Pfötli auf die Pfote vom kleinen schwarzen Schöfli. In der Hasenspruch heisst das «Viele, viele liebe Dank». Das schwarze Schöfli lächelt. Und dann schaut der Herr Hoppel zum Schafkönig auf. Liebe Schafkönig, liebe Schöf, danke, dass ihr uns gerettet habt. Und ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt bei euch bleiben dürfen. Der Schafkönig ist ein bisschen verlegen. Aber er findet schnell zu seiner Fassung zurück. Aber Herr Hoppel, das war doch selbstverständlich gewesen.